Wir warten auf den Heiland, bis er kommt. Wir warten auf den Heiland, bis er kommt. Wir warten auf den Heiland, warten auf den Heiland, warten auf den Heiland, bis er kommt. Wir knien vor seinem Throne, bis er kommt. Wir knien vor seinem Throne, bis er kommt. Wir knien vor seinem Throne, knien vor seinem Throne, knien vor seinem Throne, bis er kommt. Wir jauchzen ihm entgegen, wenn er kommt. Wir jauchzen ihm entgegen, wenn er kommt. Wir jauchzen ihm entgegen, jauchzen ihm entgegen, jauchzen ihm entgegen, wenn er kommt. O Sünder, was willst du tun, wenn er kommt? O Sünder, was willst du tun, wenn er kommt? O Sünder, was willst du tun? Sünder, was willst du tun? Sünder, was willst du tun, wenn er kommt? Ihr schreit zu den Bergen, wenn er kommt. Ihr schreit zu den Bergen, wenn er kommt. Ihr schreit zu den Bergen, schreit zu den Bergen. Schreie zu den Bergen, wenn er kommt. Ihr Hügel, o bedeckt uns, wenn er kommt. Ihr Hügel, o bedeckt uns, wenn er kommt. Ihr Hügel, o bedeckt uns. Hügel, o bedeckt uns. Hügel, o bedeckt uns, wenn er kommt. O Sünder, komm zu Jesus, eh er kommt. O Sünder, komm zu Jesus, eh er kommt. O Sünder, komm zu Jesus. Sünder, komm zu Jesus. Sünder, komm zu Jesus, eh er kommt.